Transparenz für die Ohren. Die Vaku nimmt auf. Vielen Dank. Gibt es noch einen zweiten, der irgendwie zur Not. Vielen Dank, Masch. Dann haben wir heute den 1. September 2016 und wir suchen einen Versammlungsleiter. Gibt es jemanden, der das freiwillig übernehmen möchte? Ich würde das freiwillig machen. Der Dennis meldet sich freiwillig. Hat jemand was dagegen? Let him go. Es hat niemand was dagegen. Dann darf der Dennis heute mal unsere Versammlung leiten. Vielen Dank, Dennis. Leg los. Gut, jetzt leiten wir mal die Versammlung. Also, damit eröffnen wir um 20.32 Uhr am 1.9.2016 eine weitere Vorstandssitzung der Piratenpartei NRW, so jetzt ganz hochoffiziell. Und als erstes die Worte, dass Patrick Schiffer, auch Paki genannt, nicht mehr Vorsitzender des Landesverbandes ist. Der ist jetzt Vorstand im Bundesverband und Wastel ist satzungsgemäß und satzungstreu eben auch als Vorsitzender nachgerückt. Und die Aufgabenverteilung wird sich da jetzt auch noch ein bisschen, also das besprechen wir auch noch. Aber Wastel bzw. Sebastian Groß ist jetzt der neue Vorsitzende von vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. So, machen wir mal weiter und jetzt kommen wir, wenn ich das jetzt nicht alles vergessen habe, wie das hier mit Versammlungsleitung läuft. Genau, anwesend sind wir alle hier, und wir sind auch beschlussfähig. Das haben wir festgestellt. Genau, das Protokoll der letzten Sitzung, nämlich vom 18.08.2016. Gibt es Einwände dagegen? Enthält sich jemand? Wundervoll, damit ist das Protokoll angenommen. Damit kommen wir zum Tätigkeitsbericht der vergangenen zwei Wochen, beziehungsweise seit der letzten Sitzung. Und da ist jetzt eben Wastel, steht ganz oben. Ja, erzähl mal kurz. Das ist schnell erzählt. Ich habe keine großartigen Aufgaben wahrgenommen. Ich habe lediglich den RT aufgeräumt, etwas Wikipflege betrieben, habe mich auf den PPT vorbereitet und war 4 Tage auf dem PPT. Und ich habe mich zu wenig darauf vorbereitet, dass Paki tatsächlich Bufo wird. Und habe jetzt tatsächlich das erste Mal so ein bisschen Terminnot. Das ist tatsächlich ein wenig... da muss ich mich ein wenig neu sortieren. Das dauert noch 1, 2, 3 Tage. Okay, vielen Dank. Dann komme auch schon ich. Ich werde das versuchen, noch ein bisschen ausführlicher hier reinzuschreiben. Ja, Request Tracker, BPT-Sprechstunde bzw. AV-Vorbereitung jetzt, also für die wir jetzt für unsere Listen-AV, Landeslistenaufstellungsversammlung haben. Und ansonsten war ich krank. Das hatte sich jetzt, neue Aufgaben werden verteilt und man spielt jetzt erstmal krank. Heute ist tatsächlich der erste Tag, wo die Kopfschmerzen wieder funktionieren oder so halbwegs gehen. Gut. So, Manfred, kommen wir zu dir. Oder gibt es Fragen? Entschuldigung, also gibt es Fragen zu mir oder zu Wastel oder mir? Gut, ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Manfred. Marsch. Ja, moin. Ich hatte die Gelegenheit, auf dem Festakt 70 Jahre NRW in der Düsseldorfer Tonhalle viele Gespräche zu führen. Einige davon mit Piraten, viele, viele andere mit eben Nicht-Piraten. Abgesehen davon, dass ich die Veranstaltung natürlich wahrnehmen konnte. Ich war beim RVR-Stammtisch an der Ruhr in Mülheim. Das war ein schönes, nettes Grillen direkt am Fluss. Prima Sache, deshalb war ich auch nicht in der letztwöchigen Sprechstunde. Ja, Nachruf formuliert, natürlich war ich auch beim BPT von Freitagabend bis Sonntagabend. Hab viel Landeslisten-AV, aber noch mehr Direktkandidaten-AV, Textgedönse vorbereitet. Dazu zählen auch die Wiki-Arbeiten, die aufgeführt sind. Ich habe in den letzten Tagen, ich weiß nicht wie oft, aber sehr oft mit dem Landeswahlleiter kommuniziert, vielfach telefoniert, teilweise per Mail, um sich öffnende, sich darstellende Fragen nochmal auszuräumen, unterschiedlichster Natur. Das ist eine recht erquickliche, positive, unkomplizierte Zusammenarbeit. Das klappt toll. Ja, viele Telefonate, noch mehr E-Mails, Tickets habe ich gemacht, Folge-F-Sitzung am Dienstag, letzte Woche weiß ich gar nicht, wahrgenommen. Die Astrid hat die Folge-F-Sitzung noch einmal geführt, dankenswerterweise. Bisschen AGÖA, ich bin dabei, Mülheim, also ich bin immer noch dabei, Mülheim zu versuchen zu reaktivieren. Da gibt es ein paar interessante Entwicklungen. Ja, und wir sind dabei, die Aufgabenbereiche des Vorstandes, die Paki uns überlassen hat, so ein bisschen abzustimmen. Das war's, danke. Gibt es Fragen? Keiner springt in den Sprechenraum, also gehen wir weiter zum Bernd. Ja, vielen Dank, Dennis. Und ich bin tatsächlich da, nachdem ich schon viermal in den Chat gepostet habe, Grüße reingepostet habe und offensichtlich keiner davon Notiz genommen hat. Aber so ist das nun mal, wenn man sich neu sortiert. Also in aller Kürze, LAVO-Sprechstunde in der vergangenen Woche. Das gestrige wunderbare Sommerfest der Ratsgruppe Köln. In dessen Verlauf ich viele, viele aufschlussreiche, viele sinnvolle und auch ein paar einfach Smalltalk-Gespräche geführt habe. Was die Kölner da auf die Beine gestellt haben als Sommerfest, als kleine Gruppe, dort ist aller Ehren wert und ich kann euch nur raten, geht beim nächsten Mal da vorbei, wenn ihr in der Nähe seid oder Zeit habt. Die haben unter anderem da, ich glaube, was weiß ich, was da ein Dutzend NGOs eingeladen, mit denen sie zeitweise oder sporadisch zusammenarbeiten oder auch enger zusammenarbeiten, die sich dort bei der Gelegenheit vorgestellt haben und vorstellen durften. Also sehr, sehr überlegt, sehr, sehr klug, sehr, sehr intelligent gemacht. Also wirklich auch, sag mal, um ein bisschen zu lernen, wie man seine eigenen Belange da mal regelt. Das an bei der Gelegenheit. Ja, viel mit der Bank kommuniziert bezüglich der Zahlungswege, die auf der Webseite hinterlegt werden sollen und auch auf der Spendenseite. Das liegt im Augenblick zur Abwicklung oder zur Evaluierung bei unserem ehemaligen 1V, der sich freundlicherweise erklärt hat, das noch weiter zu betreuen. Ich hoffe, da kommen wir zügig zu Ergebnissen. Ich bin da aber dran und habe ihn heute schon wieder genervt. Und das wird auch so weitergehen, bis wir das endlich sommerfest installiert haben. Ja, einige nicht öffentliche Angelegenheiten, wo es um Geld ging, wo es um Personalfragen oder um Gelddinge verknüpft mit Personal gingen, die hier nicht an die Öffentlichkeit gehören. Darüber gebe ich gerne später Bericht. Aber kann ich leider nicht an der Stelle machen und dann halt den üblichen Orga-Ticket und sonst was für Kram. Das war's, vielen Dank. Ja, und der nächste bitte. Bernd, ich bin natürlich nicht unfreundlicher zu dir als zu den anderen. Ich habe einfach niemanden begrüßt. Gibt es Fragen? Nee, kurze Bemerkung. Okay. Guten Abend, Bernd, jetzt offiziös. Ja, Mensch, schönen guten Abend, das ist ja nett. Danke. Ja, wunderschönen guten Abend, Bernd. Ich finde es toll, dass du heute hier bist. Du als unser Schatzmeister bist natürlich immer gerne gesehen. Mit all deinen Meinungen und mit all deinen Kommentaren bist du eine Bereicherung. Leider still. Okay, gibt es Fragen? Da ist ihm das Mikro aus dem Dings gesprungen bei so viel Lobhudelei. Frage, warum brauchen die Piraten immer Sonderaufforderungen für sowas? Aber nee, gehört nicht zum Thema. Bitte weiter. Genau, kommen wir zum Ralf. Ja, hallo alle zusammen, hallo Bernd. Der Ralf hat gemacht Tickets, Mitgliederlisten, Mitgliederdatenpflege, Vorbereitung für unseren AV am Ende des Monats, entsprechende Einladungen. Und ich war am Wochenende auf dem NRW-Tag in der LGS, am zweiten Tag leider nicht ganz so fit, wie ich es mir gewünscht hätte. Hatte kleine Probleme, aber ich habe trotzdem da noch einen halben Tag gut helfen können und war auch noch mal im Landtag. Das war es dann auch schon. Wundervoll. Gibt's zu Ralf Fragen? Auch nicht. Dann kommen wir jetzt zum Jojo, der es zwar da hat, aber ja, konnte noch nichts eintragen, denke ich mal. Jojo, willst du was erzählen? Genau, ich konnte leider noch nichts eintragen. Ich bitte das vom Protokoll noch nachher einzutragen. Ich war an der Gamescom im Infostand mit den Piraten Köln zusammen und habe mich in der letzten Zeit sehr, sehr Also, du sprichst zwar, warte, du sprichst zwar, aber man versteht nichts, weil du komplett abgehackt der bist. jungen Piraten Warte, warte. gekümmert, also die Neugründung der neuen Piraten gekümmert. Ich schreibe im Chat. Ja, also man versteht dich so ungefähr gar nicht. Ich würde vorschlagen, der Jojo trägt seinen Tätigkeitsbericht nach. Genau, also was man vielleicht ein bisschen spoilern kann, er hat sehr viel Energie bzw. sehr viel Zeit darin investiert, die neuen jungen Piraten zu gründen, bzw. auch erfolgreich zu gründen. Und die haben jetzt, glaube ich, schon jetzt mehr aktive Mitglieder als die alten jungen Piraten damals. Das ist schon mal schön. man kann auch Unterstützer werden. Genau, der Stahlrabe ist entschuldigt. Berichte und Statistiken sehen wir hier in... Sehen wir auch. Müssen wir, glaube ich, erstmal nicht vorlesen. Doch, ja, ein bisschen machen wir. 1722 stimmberechtigte Mitglieder zum 1.9.2016, also Punkt jetzt. Dann haben wir hier ein paar Termine. Am 4.9., also dieses Wochenende, ist die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. 10 Jahre Piratenpartei findet in Berlin eine Geburtstagsfeier statt und ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Darf ich ganz kurz, also ich habe nichts daran auszusetzen, dass du jetzt die Termine so vorliest, aber wir haben am 4.9. diesen Sonntag Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte das betonen. Das ist doch was, das ist ein Ereignis, was man ein bisschen betonen sollte, finde ich. Okay, Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, wo es scheint, dass die AfD tatsächlich zweitstärkste Kraft werden würde, was tatsächlich ein ziemlich komisches Ergebnis ist und auch die anderen Parteien sehr dazu beigetragen haben. Unterstützenswert muss man da jetzt mal schauen, wie man da jetzt nach dem Landtagswahl unterstützen kann. Aktuell geht eben sehr viel Energie nach Berlin. Also da ein bisschen gebündelt vielleicht arbeiten. Dann 10 Jahre Piratenpartei, auch in Berlin, Kommunalwahl in Niedersachsen am 11.9., 17.9. bundesweit TTIP-Demo. Ich glaube, Wassel, da willst du was erzählen? Da erzähle ich gerne nachher was zu, ja. Vorher nochmal, Niedersachsen, das ist direkt nebenan von NRW. Und da haben wir noch eine Woche Zeit, um irgendwie die letzten Wählerstimmen irgendwie rüber zu wuppen. Wer Zeit und Lust hat, der kann ganz sicherlich zum Beispiel in Osnabrück oder in anderen Teilen von Niedersachsen ohne lange Wege auf sich zu nehmen noch helfen. Die suchen bestimmt noch Personal für Infostände oder die sind froh, wenn noch Leute dazukommen. Die haben da ganz wunderbare Currywurstbuden, das weiß ich vom letzten Mal. Ruhig einfach mal rüberfahren und nachfragen, ob man noch irgendwie helfen kann. Ja, ich schlage vor, nicht einfach rüberzufahren, sondern vorher den Kontakt zu suchen, wo es Sinn macht. Ich weiß aus der PolGF-Runde, dass gewünscht wird idealerweise, wenn Leute zum Beispiel nach Gütersloh führen oder noch wichtiger Hameln. Göttingen. Du meinst nicht Gütersloh. Gütersloh ist NRW. Dann meine ich Göttingen. Danke, Dennis. Danke, Wastel. Hameln auch recht wichtig. Da passiert einiges. Mir wurde gesagt, dass der Bereich um Lingen herum, der ja für die Borkener und die den Bereich, also die NRWler, die da an der Grenze zu dem Bereich Niedersachsen wohnen, wäre das ein kurzer Sprung. Aber da wurde mir vom PolGF gesagt, also vom Niedersächsischen, das wäre nicht wirklich sehr hilfreich. Also ich glaube, dass die ein bisschen die Hochburgen bepumpen wollen, die, wo sie mehr Chancen sehen. Also sprecht euch vorher ab, nehmt Kontakt auf mit zum Beispiel dem PolGF in Niedersachsen, bevor ihr da einfach mal so irgendwo hinfahrt. Danke. Genau. Dann kommen wir, also was erzählt gleich was zu den Demos irgendwie. AGH-Wahl in Berlin ist am magischen Datum des 18.09.2016 und da eben jetzt auch Unterstützung immer aufgerufen, hin und her. Dann haben wir am 24. und 25.09. unsere Aufstellungsversammlung in Gelsenkirchen für die Landtagswahl. Und am 19. und 20.11. ist auch schon der nächste Landesparteitag. Dazwischen werden bestimmt noch weitere Termine stattfinden und auch eingetragen werden, aber so sieht das aktuell aus. Ich würde ganz gerne auch zur AV 16.1 was sagen. Da gibt es ja bereits die Wiki-Seite dazu mit der Kandidatenliste. Und es gibt das Kandidatenportal, was der Fullerin uns zusammengebastelt hat. Es können natürlich alle Leute kandidieren, die wollen, ohne dass sie sich in eine von den beiden Listen eintragen oder registrieren. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass es in der Vergangenheit regelmäßig so war, dass wer sich nicht frühzeitig einträgt, wer nicht frühzeitig befragt werden kann, dass derjenige auch weniger Chancen hat, dann auf der entsprechenden AV auch gewählt zu werden auf einen entsprechend guten Listenplatz. Von daher, wenn ihr kandidieren wollt, dann solltet ihr euch schnell entscheiden. Und wenn ihr euch entschieden habt, dann tragt euch doch bitte in die Wiki-Seite ein, wo die Kandidaten aufgeführt sind. Und tragt euch auch auf der Liste in das Portal ein, was der Fullerin uns gebastelt hat. Das Portal ist zu erreichen unter service.piratenpartei-nrw.de. Und jetzt muss ich leider eben kurz gucken, wie genau die Adresse weitergeht. Es sei denn, jemand anders kann... Ist verlinkt im Wiki auf derselben Seite. Genau, ist verlinkt. Also die Adresse ist service.piratenpartei-nrw.de/kandidatenportal. Und dort bekommt ihr eine Seite angezeigt, wo ihr euch registrieren könnt, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr ein Profil anlegen könnt, wo ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr gewählt werden wollt auf die Liste. Und ihr könnt diese Seite auch nutzen, um den Kandidaten Fragen zu stellen. Kann das mal jemand eben in den Chat irgendwie als Link posten? Das mache ich jetzt gleich, wenn ich das Ding gefunden habe. Danke, Schreibi. Und es ist auch ein Pad. Wunderbar. Vielen Dank, Isa. So, ich würde gerne noch was nachtragen, nämlich den digitalen Kompass, der am 3.9. in Köln gemacht wird. So, ich bin wieder da. Hattet ihr noch was besprochen jetzt gerade, oder? Ja, ich habe noch den 3.9. digitaler Kompass-Veranstaltung in Köln nachgetragen. Ah, okay. Okay, so, dann haben wir den Kalender durch, denke ich mal. Oder hat hier noch jemand aus den Zuhörenden etwas? Ich hätte noch Ergänzungen. Okay. Hallo erstmal, guten Abend. Ja. Ich habe noch den 10.9. Wir machen in Bochum ein Grillen. Für alle, die nicht nach Berlin fahren können, 10 Jahre Piraten, findet in Bochum am Chemnitzer Stausee ein Grillen für alle NRW-Piraten statt. Also wir machen das ja eigentlich jedes Jahr und es fällt halt jetzt auf diesen Tag und alle sind herzlich eingeladen, selbst Dinge mitzubringen und zu kommen. Wir freuen uns. Das ist jetzt aber ein richtiges Grillen, also kein Kandidatengrillen, sondern nein, quasi... Nein, es ist mit Fleisch. Ja, okay. Also Kandidatengrillen ist natürlich auch mit Fleisch, aber ich meine jetzt eher so nicht Menschenfleisch, sondern Schweinefleisch, Rindfleisch, whatever. Also mit Profil. Genau. Menschenfleisch wäre auch nicht schlecht, aber naja. Und dann habe ich noch einen weiteren Termin, den möchte ich schon mal ankündigen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die Gruppe der Piraten, zu denen ich auch gehöre. Wir haben für den 29.10. einen Westfalentag geplant. Das steht auch schon vom Termin. Das wäre schön, wenn ihr das schon mal da aufnehmen würdet. Da laden wir alle Kommunalpiraten ein, die irgendwie im Bereich LWL unterwegs sind und wollen so ein bisschen berichten von der Arbeit des Landschaftsverbandes, wie das funktioniert mit der Zusammenarbeit mit den Kommunen. Über die einzelnen Ausschüsse wollen wir berichten. Und auch Leute, die nicht im LWL leben, wohnen, sind natürlich alle herzlich eingeladen. 29.10. ist das. Okay. Moni, wo war das bitte? Ich würde dir die ganzen Daten gleich schriftlich zukommen lassen, dann kannst du das halt mit Uhrzeit und mit Datum und Ort, kannst du das alles ins Protokoll schreiben, okay? Oh, das ist lieb, danke. Und dann habe ich noch eine Frage zu den ganzen Daten. Der Förmchen hatte das heute auch schon mal gefragt. Plant ihr noch ein Kandidatengrillen für die AV, weil ich das wichtig finde, weil halt mancher Leute Terminkalender einfach relativ voll ist. Da fände ich das schön, wenn ihr das vorhabt, dass ihr da zeitnah Termine für rausgeben tätet. Ist geplant. Termine werden auch alsbald rausgegeben. Vielen Dank. Wundervoll. Gut, jetzt haben wir den Kalender durch, denke ich mal. Kommen wir zu den Wiedervorlagen der letzten Sitzung, beziehungsweise Workflow seit der letzten Sitzung genannt. Das Team der Wahlprüfsteine ist nach wie vor ausgeschrieben, die Ausschreibung läuft auch. Ich verlinke das hier gleich auch nochmal im Mumble-Chat. Wir bitten natürlich alle, sich gerne darauf zu bewerben und bedanken uns jetzt aktuell auch schon bei den Bewerbenden. Wahlkampfkoordination muss noch ausgeschrieben werden. Dann Sprechstunde mit der Fraktion. Gut, das haben wir jetzt einige Male schon gemacht, in abgewandelter Form, anders als es mir so vorgestellt war. Aber das ist auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Sperrklausel, Klage. Stopp. Okay. Stopp bitte. Also beim Punkt LAVO-Sprechstunde mit Fraktion, da hätte ich ganz gern aus dem Plenum, insbesondere von Fraktionsmitgliedern, ein Feedback. Ob das so oder anders weiter verfolgt werden soll, ob man irgendwie was pushen soll, ob man irgendwie das dem Ganzen eine Richtung geben soll oder ob das jetzt angekommen ist oder ob das überhaupt noch gar nicht irgendwie angestoßen worden ist. Gibt es da irgendeine Art und Form von Feedback zu? Also das, ich erkläre mal kurz. Grumpy und ich hatten uns das mal überlegt und dazu auch mal telefoniert. Da hatten wir mal versucht, einen Kickoff zu machen. Der ist uns mäßig gelungen. Und dann ist man selber natürlich an Ressourcen gekommen, also man an seine eigenen Ressourcen, nämlich dass man weder Zeit noch viel weitere Energie in ein weiteres Projekt stecken kann, auch zur Betreuung und so, dass ich das ein bisschen abgespeckt habe und dann das jetzt dazu nutze, dass wir die Sprechstunden, das war auch anfangs immer für die Sprechstunden genannt, die Sprechstunden für politische Diskussionen, welche eben auch auf Landesebene relevant sind, genutzt werden können. Das, was jetzt noch fehlt, ist tatsächlich irgendwie, ich sage jetzt mal, die schriftliche Festhaltung einzelner Ergebnisse. Die politische Diskussion haben wir jetzt in den vergangenen Malen schon intensiv teilweise geführt. Und das, zum Beispiel Moni hat das sehr toll gefunden, ohne dass wir das jetzt hier groß an irgendeine Glocke gehängt haben. Und das ist also auf relativ positiv, sehr viel positives Feedback gestoßen, aber es ist jetzt nicht das, was es anfangs geplant war, weil ich musste es einfach abspecken. Ich würde ganz gerne den Grumpy, der gerade eben in den Sprechenraum gekommen ist, trotzdem noch dazu hören. Also der, genau, danke. Vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz berichten. Mein Problem ist, ich bin gerade irgendwie mitten in Düsseldorf in einem Funkloch, habe gerade schon 3 verschiedene SIM-Karten ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt verstehen könnt. Wir können dich sowas von gut verstehen, Grumpy, das glaubst du gar nicht. Das Dumme ist, ich habe gerade bis auf Ronis Beitrag genau das mit den Versuchen, wie wir das abgespeckt hinbekommen können, gerade eben leider nichts mitbekommen, auch Monis Beitrag nicht, weil ich habe Moni halt im Kanal gesehen. Und das Dumme ist, ich habe es leider nicht mitbekommen. Von daher, ich möchte gerne zusehen, dass wir halt stärker die Vernetzung zwischen Fraktion und Verband hinbekommen. Das Dumme ist, ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, weil ich ärgerlicherweise technisch gerade nicht dabei sein konnte. Also wenn mich nicht alles täuscht, Grumpy, dann hat die Moni nichts zu diesem Punkt gesagt, sondern allgemein zu Terminen sich ausgelassen. Und du darfst, glaube ich, völlig unbefleckt ganz kurz noch deine Einschätzung zu dem Tagesordnungspunkt äußern. Sekunden. Dann Roni kann ich nur sagen, also wir haben jetzt die Umstellung. Wastel übrigens, by the way, herzlichen Glückwunsch. Roni, wir beide setzen uns jetzt nochmal die Tage zusammen und friemeln das. Und da war er weg. Schade eigentlich. Hätte ich gern gehört. Ich glaube, wir müssen dann einfach weitergehen. Dennis, mach weiter. Dankeschön. Gut, Sperrklauselklage ist jetzt hier erstmal noch so die Erinnerung. Da haben wir eine Sperrklauselklage am Laufen. Ich sehe den Michel nicht. Den haben wir damit beauftragt, soweit ich weiß. Nicht. Ist auch weiterhin immer wieder als Vorlage gedacht. Beauftragung TTIP-Bündnis. Ich glaube, das ist jetzt auch das, was da oben mit dem Termin stand, Bastel, ne? Möchte so kurz was sagen? Ja, na klar. Also ich habe noch keinen direkten Kontakt mit den Verantwortlichen in Köln aufgenommen, aber ich habe bereits etliches in die Wege geleitet, dass wir dort vernünftig auftreten, dass wir auch als Bündnisteilnehmer wahrgenommen werden. Wir wollen aus Münster zum Beispiel mit unserem mobilen Infostand an der Demo teilnehmen. Das heißt, wir haben einen Infostand, der quasi in der Demo mitläuft, mit Beflaggung und mit großen und weit wehenden Flaggen werden wir zu sehen sein. Das Problem ist, wir bräuchten noch jemanden, der auch spricht. Also jemanden, der sich auf eine Bühne stellen mag und zum Thema sprechen kann und möchte. Ich rufe jetzt mal einfach so ins Plenum. Gibt es jemanden hier, der sich in Köln zutraut, vor großem Publikum zum Thema TTIP zu sprechen? Vielleicht ist da auch die Fraktion jemand, der sich angesprochen fühlen sollte. Also ich rufe jetzt mal rein, ich bin zwar nicht unten im Plenum, aber ich sage es trotzdem, ich beschäftige mich mit dem Thema. im Zusammenhang mit Attac seit mehr als 2 Jahren und habe vor natürlich nicht zu großen Gruppen, sondern vor Gruppen, die vielleicht 120 Leute maximal waren, gesprochen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du mal wiederholen, bitte? Ich melde mich auf deinen Aufruf hin, stelle mich zur Verfügung, wenn gewünscht, wenn sich nicht jemand Besseres findet. Ich bin mit der Thematik im Zusammenspiel mit Attac Düsseldorf, Attac Niederrhein, wie gesagt, seit mehr als 2 Jahren tätig, habe dazu auch schon vor größeren Gruppen, allerdings keine Gruppen, die größer sind als ca. 120 Leuten, gesprochen. Ja, also dann würde ich dich als Redner auf jeden Fall anmelden, wenn sich niemand anderes findet oder wenn es niemand Besseren gibt, sage ich mal so. Ja, gibt es denn noch andere Leute, die eventuell auch sprechen wollen? Wir können ja auch mehr als einen melden. Ist das die Geschichte mit Tango gegen TTIP? Nein, es ist nicht Tango gegen TTIP. Tango gegen TTIP ist nichts anderes als ein Hinweis, eine Hinweisdemo auf die TTIP-Demo in überall in Deutschland. Das ist quasi so ein Aufruf, sich an den Demos am 17.09. zu beteiligen. Okay. Ich gehe davon aus, dass die TTIP-Demos in Köln und in Berlin und in anderen Städten, wo die stattfinden wird, jeweils weit über 5.000 bis 10.000 Leute teilnehmen werden. Davon gehe ich tatsächlich aus. In Berlin waren es immerhin letztes Jahr über 300.000, auch wenn man uns da in der Presse klein geredet hat. Die Kritik ist, glaube ich, angekommen an TTIP und wir sollten da auf jeden Fall jemanden haben, der nicht nur uns aufzeigt, sondern auch unsere Kritik an dem TTIP entsprechend formulieren kann und präsentieren kann. Der Masch ist jemand, der das kann, da bin ich mir sicher. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob die Medien das auch so sehen, dass der Masch jemand ist, der da ein Sprachrohr ist. Vielleicht gibt's ja Menschen, die vernetzter sind und das entsprechend auch medienkompatibler oder mit Medienunterstützung rüberbringen können. Ich hoffe, das ist nicht falsch angekommen. Bei wem? Ja, bei euch. Der Time-Codex hat in den Chat reingeschrieben, er kennt den Landesvorstand von Mehr Demokratie, wenn ihr da Kontakt braucht. Also den Kontakt haben wir, den brauchen wir nicht. Die Frage ist halt, wen soll ich bei der Kommunikation mit dem Bündnis in Köln als Redner halt anmelden? Den brauchen wir tatsächlich nicht. A, bin ich selber Mitglied dort. B, habe ich schon vor Versammlung von Mehr Demokratie gesprochen. Insofern kriegen wir hin. Danke, Lisanne, und danke, Time Codex. Also, Masch, nicht falsch verstehen. Das willst du sicherlich gut machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man halt, wenn jemand mit mehr Medienpräsenz in der Vergangenheit, die er gehabt hat, vielleicht irgendwie auch mehr Öffentlichkeit produzieren kann. Ja, kein Problem. Lass die Leute hochkommen und sprechen. Gibt's jemanden, der in Köln bei der TTIP-Demo für die Piratenpartei NRW, für die Piratenpartei überhaupt sprechen möchte? Ja, wenn ich nicht diesen Tag in Berlin wäre, wahrscheinlich zum Wahlkampf. Also du bist raus, okay. Ich weiß nicht, kann man mich hören? Ja, wir können dich hören, wir können dich verstehen. Sehr gut. Erstmal liebe Grüße aus Berlin, ich bin angekommen. Und meine Frage ist, ob wir das unbedingt jetzt so festmachen wollen. Sonst will ich den Vorschlag machen, das einfach nochmal in die Mailingliste zu schreiben. Und dann, wenn sich Leute darauf melden, dann entsprechend, dass sich der Vorstand kurz schließt und dann entsprechend seine Entscheidung fällt. Jojo, das ist in 2 Wochen. Die Veranstalter wollen in der Regel und wie ich mitbekommen habe, auch ein Stück weit Sicherheit haben, wem sie da die Bühne geben. Du wirst sicherlich verstehen, dass man nicht einfach irgendwie so einen Namen irgendwie 2 Tage vorher da irgendwie rausposaunt und sagt, der spricht für uns. Und dann steht da irgendeiner auf einem LKW und spricht unter Logo von Stop TTIP und lässt da auf einmal irgendwelche Reden runterprasseln. Man muss den Leuten, die das Ganze organisieren, auch ein bisschen zugestehen, dass sie gucken wollen, wer das ist. Sprich, ein bisschen Zeit geben. Das hört sich halt blöd an, aber ist so. Das kann ich auch nachvollziehen. Wir sollten auf jeden Fall frühzeitig und eigentlich bis zum Wochenende fix haben, wer für uns auf dem Stop-TTIP Waggon auf der Bühne für uns reden wird. Okay, warte, lass uns das jetzt abkürzen, weil der das war jetzt besprechen Raum. Genau, das ist jetzt die Wiedervorlage, beziehungsweise dessen hier nur noch eine Ergebnisverkündung, beziehungsweise dessen, wo man jetzt irgendwie ist. Du hast jetzt auch dazu aufgerufen, dementsprechend haben sich Leute gemeldet. Ich würde jetzt sagen, es nicht weiter hier diskutieren. Ich habe eine Wortmeldung. Okay. Ist auch ganz kurz. Ich persönlich würde was anderes vorschlagen. Ich würde vorschlagen, das macht der neue Landesvorsitzende. Einfach auch, Sebastian, um dich ein bisschen bekannter zu machen, gebrieft werden. Kannst du zum Beispiel zu dem Thema ja auch von Leuten wie Bruno oder Guido Körber aus Brandenburg, das sind zwei von den Spezialisten, die wir dazu haben, die können dir ja einfach ein paar Sachen zusammenschreiben, wenn du das möchtest. Ja, ich hab befürchtet, dass du sowas sagst. Und du hast und du hast ja auch recht. Aber ja, ich habe nee, das ist nicht ausdiskutiert. Das kann man ruhig mal eben ganz kurz öffentlich auch sagen. Ich habe einfach ein Problem damit, vor Massen zu sprechen, vor Menschen zu sprechen, vor vielen Menschen zu sprechen. Ich habe da einen Bammel vor. Auch wenn die dich wirklich briefen würden oder so? Ja, auch dann. Aber können wir denn den Vorschlag trotzdem nehmen, dass halt derjenige von euch, der das dann machen wird, einfach die Infos von den beiden bekommt? Also ich würde da den Kontakt herstellen, würde sagen, schreibt demjenigen, der da redet, mal die wichtigsten Punkte zusammen, wie die von unserem Programm aus zu sehen sind, und dann wäre ja zumindest schon mal ein Grundgerüst da. Marcel, du machst jetzt einen Termin mit den Leuten hier, zum Beispiel im Time Codex, um dann solche Dinge weiter zu besprechen. So, wir machen jetzt weiter im Text. Nein, wir machen jetzt weiter im Text. Eine kurze Anmerkung. Nein, das ist doch jetzt ja kurios, interessiert mich im Bastel. Infos der Fraktion, da möchte ich auch endlich mal hinkommen, die Moni schaut auch schon. Oder auch andere. Hier, Moni ist im, habe ich gesehen, der Dingens. Der Grumpy war auch vorhin hier. Ab in den Sprechenraum mit euch. Moni, bist du noch da? Sonst schreibe vor ihm, ja. Moni, du hast gesagt, du teaserst hier schon an, jetzt ein bisschen G8, G9. Also ich glaube, bei euch hat jetzt ein bisschen Plenum wieder angefangen, oder? Zur Fraktion selber kann bestimmt besser der Grumpy was sagen. Ich sehe ihn nur gerade halt nicht. Okay, dann sage ich jetzt mal vielleicht prinzipiell eben was. Genau, bei uns ist, das ist ja immer so nach der Sommerpause, da ist erstmal Leerlauf und dann geht's hoppla hopp. Bei uns ist die Hölle los, weil nämlich gestern der Haushalt für 2017 gekommen ist und alle Bereiche sitzen natürlich jetzt gespannt über diesen Büchern und gucken, wofür wird wie Geld ausgegeben, wie sieht es im Vergleich zu 2016 aus, was ist mit dem Nachtragshaushalt, also diese ganzen Haushaltsdebatten stehen natürlich jetzt im Vordergrund. Nächsten Dienstag ist eine Ausschusssitzung zum Nachtragshaushalt, zur Integration, zu 1000 Sachen, das heißt, die ganzen Referenten sind im Moment tatsächlich mehr als beschäftigt. Und es ist immer, das ist aber ganz normal, da ist immer ein bisschen Land unter, weil nämlich übernächste Woche ist die Haushaltsdebatte die erste im Plenum und der Michel muss 45 Minuten schlaue Dinge dazu sagen. Und die Referenten bemühen sich jetzt gerade, dass der Michel auch in der Lage ist, sehr schlaue Dinge zu sagen. Also das steht jetzt im Moment sehr im Vordergrund im Landtag. Aber das ist inzwischen so ein bisschen ja auch Routine, weil wir das jetzt zum vierten Mal machen. Ich war eigentlich, hatte das hier angemeldet, ich würde euch gerne was zu G8, G9 sagen, weil die Sache entwickelt im Moment so eine eigene Dynamik und ja, ich sag mal so, wir brauchen uns, ich brauche euch, weil in 14 Tagen werden wahrscheinlich die Unterschriftenlisten da sein, die liegen im Moment im Innenministerium. Und ich bin in Kontakt irgendwie mit 1000 Leuten. Wir haben jetzt wirklich auch 2 Tage extrem rumgerödelt und haben ein Riesenpaket geschnürt. Wie können wir G8, G9 für uns nutzbar machen? Wie können wir uns damit verbinden? Wie können wir Unterschriften sammeln? Und ich wollte euch einfach nur über den Stand der Dinge informieren. Ich habe ein G9-Team. Das ist der Björn und das ist die Hermi. Und die werden alles koordinieren, was wir jetzt die letzten zwei Tage zum Laufen gebracht haben. Wir werden eine Website aufsetzen. Wir werden da Filme drauf verlinken. Wir haben uns heute mit einem Logo beschäftigt. Wir haben heute angefangen, über den Inhalt eines Flyers nachzudenken. Wir würden gerne an alle, die möchten, die mitmachen möchten, halt so Wohlfühlpakete mit Flyern, Giveaways und Unterschriften ausgeben, die dann Unterschriften sammeln können. Wir brauchen innerhalb von 4 Wochen, haben wir gesagt, 3000 Stück. Das ist nicht viel, aber es ist halt für uns die Chance, das auch pressetechnisch zu begleiten, auch vor Ort zu sagen, hey, wir sind für G8, für G9, Entschuldigung. Und wir sammeln jetzt halt diese 3000 Unterschriften, die wir brauchen, um dieses Volksbegehren überhaupt starten zu können. Und das ist jetzt alles viel zu schnell für dich, Issan, ne? Sie sagt nichts. Okay, wir haben eine Mailadresse eingerichtet. Also wir haben wirklich 1500 Sachen gemacht und haben einen Plan gemacht. Und wenn ihr möchtet, wenn ihr mitmachen möchtet an dieser Aktion Piraten G9 für NRW, dann haben wir eine Mailadresse eingerichtet. Das ist g9@piratenfraktion-nrw.de. Da laufen alle Dinge zusammen und wir werden uns jetzt halt mit allen Kommunen in Verbindung setzen und gucken, wo wir Leute finden, die, sag ich mal, die sich den Hut aufsetzen und verantwortlich in die Hand nehmen, halt diese Unterschriften zu sammeln. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir es schaffen, ab dem, ich sag mal, 19. September bis Mitte Oktober zu sagen, yes, das ist für uns ein leichtes, 3000 Unterschriften zu sammeln. Und wir sind diejenigen, die einzigen hier im Land, die Partei, die für G9 steht. Und ja, ich sag mal, 80% der Eltern in NRW sind für G9, der Lehrer 80% für sind G9. Und ich glaube immer noch, dass das möglicherweise ein Ticket für uns ist. Und ich würde mich total freuen, wenn alle mitmachen würden, so ein klein bisschen als Probewahlkampf, und wir zeigen würden an dieser Stelle, wir sind noch da und wir stehen halt für so eine politische Forderung und zeigen den anderen mal, was eine Hake ist. Okay, vielen Dank. Gibt es noch andere aus der Fraktion, die etwas erzählen möchten? Sehe ich jetzt auch keinen anderen Namen. Doch, der Superkonduktor hat eine Frage. Ja, vielen Dank. Mensch, ich dachte, ich müsste schon wieder dreimal reinposten. Und zwar, ich wollte mich eigentlich gerade freiwillig melden, aber nachdem Schreibi angekündigt hat, dann wenn nicht, dann zur AV zu kommen, überlege ich gerade noch. Aber. Zur AV? Bitte? Nix. Aber. Ich hatte ja, Moni, wir hatten ja letzte Woche schon mal so en passant drüber gesprochen. Also, wir werden da auf alle Fälle mitmachen. Sicherlich in Kerpen, sicherlich auch, wahrscheinlich auch verstärkt im Rhein-Erft-Kreis. Und das hat einen nicht nur den G9 Grund, sondern das hat auch den Grund, weil man bitte aufmerken, weil man bei der Gelegenheit auch mal wieder einen Infostand auf die Straße kriegt und weil man bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal ein paar kommunale Themen mit loswerden kann. Das heißt also, man kann sowas auch prima als Vehikel nutzen, um vor Ort nochmal in Erscheinung zu treten, auch um seine Dinge vor Ort nochmal bekannter zu machen. Das ist also, Schule ist ein wirklich wunderbarer Eintrittspunkt, um mit Leuten da ins Gespräch zu kommen. Deswegen nicht nur an Schule, nicht nur an G9 denken, was auch wichtig ist, aber auch gleichzeitig den Zusatznutzen sehen, dass man darüber noch ganz andere Dinge transportiert kann. Deswegen mitmachen bitte. Darf ich das nochmal ergänzen? Ja, ich bitte darum. Also wir haben uns das natürlich auch überlegt, auch nach dem Gespräch, was ich mit dir geführt habe. Wir werden also auf jeden Fall neben einem G9-Flyer, an dem wir im Moment sitzen, auch nochmal einen allgemeinen Flyer mit vielen Themen von uns rausgeben, weil genau das stimmt, was du sagst. Wenn man die Leute einmal am Stand hat und die unterschreiben ja gerne, weil wie gesagt, es sind die meisten für G9, ist es ganz wunderbar, halt auch andere Infos noch mit rüberzubringen. Ich finde kommunal klasse, aber wir arbeiten im Moment auch noch an einem Flyer, wo halt so ein Abriss aller unserer Themen ist, den ihr dann auch gerne mitverteilen könnt. Also ich glaube, der Vorteil ist einfach, dass man sich keinen großen Kopf machen muss, sondern ich sag, wir sammeln G9 Unterschriften, können kommunal was anliegt, diskutieren, aber ihr kriegt von uns halt auch noch einen Flyer, wo wir halt, sag ich mal, so ein bisschen geschielt aufs Wahlprogramm schon mal Themen reinschreiben, die ihr dann auch mitverteilen könnt. Und ich habe es jetzt mehrfach auch vom Car-Office gehört, dass ganz viele Leute fragen, wo ist denn euer Programm? Und wir von der Fraktion, wir haben ja kein Programm in dem Sinne, sodass wir jetzt versuchen, so einen Flyer von der Fraktion herzustellen, der so ein bisschen das kommende Wahlprogramm abbildet. Danke, Moni. Okay, vielen Dank. So, damit kommen wir zu den Anträgen an den Vorstand. Ich muss mal gerade wieder ins Bett springen. Hätte sich ja so eigentlich irgendwie was anderes gemacht. Nein. Titel ist 21-34-51, Antrag zur Broschüre im Kongress 20 Jahre LAG Lesben in NRW. Wastel, da hattest du was zu erzählen. Hallo? Bin ich jetzt weg? Nö, der Wastel sucht noch nach den Unterlagen, die er uns jetzt vorträgt. Ja, hat er mir vorhin noch gesagt, dass er dazu was noch erzählen möchte. Schieben, gleich nachziehen. Nein, bin da. Ich war nur kurz auf Toilette. Entschuldigung. Es geht um die Broschüre zum Kongress 20 Jahre LAG Lesben in NRW, richtig? Korrekt. Okay, ich habe Kontakt aufgenommen und wir hatten ja bei der letzten Sitzung darüber gesprochen und wollten quasi ein Highlight, eine Highlight-Anzeige in dieser Broschüre bekommen. Das wird wohl nicht möglich sein. Die Frage an den Vorstand wäre, ob wir trotzdem eine halbseitige oder ganzseitige Anzeige schalten wollen, auch wenn wir nicht die letzte Seite irgendwie als Sonderanzeige bekommen können. Dann könnte ich halt das noch beauftragen. Ansonsten wäre das Ganze hinfällig und wir würden uns davon verabschieden. Genau so, wie du gerade sagst, lautet ja der Antragstext. Ja, aber in der Diskussion war ja anderes besprochen worden. Der Bernd hat dazu eine Wortmeldung. Die wird sicherlich gleich rankommen. Wir hatten bei der letzten Sitzung festgehalten, dass ich nachfrage, ob die Seite noch zur Verfügung steht, die letzte Umschlagsseite zum Beispiel, und davon abhängig gemacht, ob wir das Ganze umsetzen wollen oder nicht. Und die Frage wäre halt jetzt, ob wir auch mit einer Anzeigenschaltung im Heft ganzseitig oder halbseitig uns beteiligen wollen oder nicht. Vielleicht kann der Ronny den Bernd eben dran nehmen. Der will was sagen. Ja, dann sag er was hier. Ja, vielen Dank, Ronny. Mich würde erstmal interessieren, warum die nicht zur Verfügung steht. Sind da schon andere drauf? Waren wir zu spät? Keine Ahnung. Sind wir nicht gelitten? Und dann waren da ja auch noch ein paar andere Fragen offen, nämlich was für eine Auflage ist das, wenn du das weißt? Oder gibt es noch andere, vielleicht auch vorletzte Seite, die man da kriegen kann? Also ob wir andere prominente Seiten bekommen können, wie vorletzte Seiten, das war nicht in Erfahrung zu bringen. Die Auflage ist nicht ganz so prickelnd, wie ich gedacht hätte. Die Broschüre wird halt an alle MDLs verteilt und was dann noch irgendwie zu 1000, sag ich mal, irgendwie übrig ist, wird halt ausgelegt im Landtag und vielleicht noch in Geschäftsstellen ausgelegt, aber es ist nicht so, dass das irgendwie eine 10.000er Auflage ist, die dann irgendwie an Infoständen von der LRG noch verteilt wird oder so. Ja, Bernd, dann erzähl weiter. Der Jojo war zuerst dran. Jojo war, glaube ich, ein 10. So, den habe ich gar nicht gesehen. Ach doch, ja. Ja, Jojo. Aber wirklich, 10. Sekunde oder so. Erstmal danke für den Bericht insofern. Ich möchte dazu sagen, dass ich thematisch erstmal das gut finde. Allerdings stelle ich es in Frage, ob wir tatsächlich 100 bzw. 100 Euro, es ging ja da auch mal um 357, wenn ich das richtig lese, tatsächlich investieren sollten, wenn das eh quasi nur an die MDLs und in ein paar Geschäftsstellen geht. Da halte ich doch dann den finanziellen Aufwand für zu groß und würde da, wenn das so aussieht, eher dagegen stimmen. Was aber nicht heißt, dass ich da prinzipiell dagegen bin. Prinzipiell bin ich durchaus dafür, aber halt nicht unter diesen Gegebenheiten. Also vielleicht ist der Ronny jetzt schon wieder weg, ich weiß es nicht, aber der Bernd wollte auch noch was sagen. Bernd, bitte. Ja, dann soll Bernd einfach sprechen. Ja, Ronny, vielen Dank. Aber Jojo hat alles gesagt, ich muss das nicht nochmal wiederholen. Ich schließe mich der Meinung grundsätzlich an und frage aber trotzdem mal das Plenum, ob es da irgendwelche Meinungen gibt, die unbedingt unsere Anzeige in der Broschüre haben wollen. Gibt es jemanden, der sich so dafür ausspricht, dass wir das auf jeden Fall machen sollten? Solcherlei Meinungen sind ja in der letzten Besprechung des Ganzen durchaus zum Ausdruck gekommen. Den Move auf die prominente Seite zu kommen, den hat, glaube ich, Bernd damals eingebracht. Ist ja auch nicht schlecht, aber geht nun nicht mehr. Die damals geäußerten Pro-Meinungen würde ich jetzt hier genauso nochmal zu berücksichtigen versuchen. Die da waren, das ist eines unserer Themen, das ist ein Bereich, in dem wir gehört werden, in dem wir glaubwürdig sind und, und. Dem würde ich mich anschließen. Ich auch. Wollen wir darüber abstimmen? Ja, das ist ein Antrag. Es gab noch Wortmeldung. Ja gut, Bernd. Nee, Julio war vor mir. Roni, was ist los? Ich sehe jetzt hier immer die letzte, das tatsächlich. Ja, ich sehe deine immer in so einem Kasten und die von Jojo nicht. Jojo. Das sind die Nachwirkungen, Dennis. Ich habe nur Medikamente. Ja, es ist richtig. Wir sind da prominent und wir haben da eine ganz klare Meinung zu. Da stehe ich auch inhaltlich, stehe ich da zu 100% hinter. Aber für mich stellt sich halt die Frage des Kosten und Nutzen. Wenn wir dafür 100 oder 100 Euro ausgeben und das geht letztendlich eh nur an die MDL und vielleicht noch ein paar Geschäftsstellen und das, was im Landtag ausgelegt wird, sehe ich das als nicht zielführend an, weil die MDL im Landtag wissen, wie wir zu diesem Thema stehen. Zumindest sollten sie es wissen und ja, ansonsten haben sie sich nicht mit ihren politischen Konkurrenten beschäftigt. Insofern, ja, inhaltlich auf jeden Fall, aber Kosten-Nutzen ist in dem Fall tatsächlich aus meiner Sicht, steht da nicht in der Relation. So, jetzt der Bernd. Ja, Roni, vielen Dank. Also, das mag zwar unser Thema sein, da habe ich überhaupt kein Problem, das kann man auch nicht von der Hand weisen, ganz klar. Das ist nur leider überhaupt nicht unsere Zielgruppe. MDLs glaube ich nicht, dass wir mit einer halbseitigen Anzeige in irgendeiner Form überzeugt kriegen, sondern sich für uns zu interessieren oder für uns die Stimme abzugeben. Es sei denn, es sind die eigenen Leute und da sollten wir das eigentlich nicht benötigen. Und was ich einfach auch ganz knallhart zu sagen muss, wir sind kein Wohlfahrtsverein hier, so förderungswürdig das auch sein mag, gar keine Frage. Aber ich muss das einfach nochmal verstärken, was Jojo da sagt. Wir müssen da irgendwann auch mal den Sack zubinden und können nicht jedem Geld geben, der da kommt. So förderungswürdig das ist, so gut das ist, so toll etc. etc. etc. Wir erreichen niemanden damit. Die Kohle würde in dem Fall tatsächlich auch versickern und wir können sie eigentlich auch besser anlegen. Es tut mir sehr leid. Gab es jetzt auch Wortmeldung? Ja. Okay, Masch. Ja, ich entnehme der Aussage von Jojo, aber auch jetzt glaube ich der von Bernd, dass das, was ich der Aussage von Wassel entnommen habe, nämlich dass es an die MDLs geht und vor Ort verteilt wird und an irgendwelche Träger der Bewegung geht, sprich genau an die Meinungsmultiplikatoren in dem Bereich geht. Die Stückzahlenverteilung müsste man jetzt nochmal hinterfragen. MDLs haben wir wie viele in NRW? Also würden da circa 700 überbleiben von den Dingern. Das ist ein Prospekt. Insofern würde ich das nicht unterschätzen, Bernd. Das ist also nicht versickert und verrieselt im Sand, sondern das wird von einem weiteren Publikum gelesen, mitgenommen und das sind idealerweise natürlich Meinungsmultiplikatoren, was jetzt von mir nur eine Vermutung ist. Also ich möchte einschränken, was Jojo und Bernd gesagt haben, für die MDLs brauchen wir den Scheiß nicht zu bezahlen, da wäre ich dabei, aber es geht halt nicht nur an die MDLs, wenn ich Wassel richtig verstanden habe. Wassel, haben wir dich da richtig verstanden? Also es geht nicht nur 1:1 an die MDLs, sondern wird auch im Landtag ausgelegt, ist da natürlich auf Besuchergruppen zugänglich, geht auch in etliche Geschäftsstellen, ja. Das war jetzt die Antwort auf die Frage. Und jetzt kommt noch meine Wortmeldung, die ich einfach anschließe. Ich bin der Meinung, dass wir uns es nicht leisten können, bei den Broschüren, die wir unterstützen, nicht aufzutreten. Ich bin der Meinung, dass überall dort, wo uns die Gelegenheit geboten wird, uns zu zeigen, wir uns auch zeigen sollten. Ich bin mir bewusst, dass es zigtausend Broschüren gibt, wo man das dann tun müsste. Aber es ist uns nicht überall angeboten worden. Hier wird es uns angeboten und wahrscheinlich auch von den Initiatoren mit einem Hintergedanken, nämlich dass sie uns als eine Partei sehen, die ihre Ziele unterstützen. Ich fände es höchst, jetzt fällt mir das Wort dazu, ich fände es ganz bekloppt von uns, wenn wir in dieser Broschüre nicht uns präsentieren würden. Und es ist ja nicht zuletzt auch eine Unterstützung des Vereins, mit einer Anzeige die Broschüre zu unterstützen. Das ist halt, finde ich zumindest, eine Gelegenheit, die wir nutzen sollten, um uns auch zu zeigen, ja, die Piraten gibt es, ja, die Piraten unterstützen die LAG, ja, die Piraten haben ein sehr, sehr unkonservatives Familienbild, welches gefördert werden sollte. Und ich finde, wir sollten da auf jeden Fall eine Anzeige schalten. Und auch wenn sie irgendwie auf der 15. Seite Mitte links halbseitig ist, ich finde, wir sollten da auftauchen. Okay, jetzt war der Bernd zuerst. Ja, Roni, vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Wastel, für deine Argumente. Also nochmal, ich habe überhaupt kein Problem. Was sie da machen, ist vernünftig, gut und sinnvoll. Die werden offensichtlich auch gefördert von der Landesregierung. Das heißt, sie kriegen Kohle. So, und bei allem Respekt, auch bei allem Respekt für den Einsatz und für diese Organisation dort, ja, aber einfach mal hier zu behaupten, ja, wir sind deren Partei und wir sind die Partei, die deren Anliegen am besten unterstützen, das hätte ich dann gerne auch in dem Anschreiben mal gerne gelesen, dass die auch nur irgendeine Beziehung zu uns haben, ja, dass sie in irgendeiner Form sehen, dass wir für die einstehen oder sonst was. Da steht gar nichts drin. Das ist ein reiner Battlebrief, der ich weiß nicht, wahrscheinlich 250 Mal an ähnliche Organisationen und Privatpersonen rausgegangen ist, um Kohle einzutreiben. So, und mehr nicht. Das heißt, ich würde gerne aber all der ganzen Kohle, die ich ausgebe für Anzeigen, für Krempel, für Unterstützung und ich weiß nicht was, auch irgendwas mal zurückhaben. Vielleicht mal eine Äußerung in der Öffentlichkeit. Ja, wir freuen uns, dass die Piraten dabei sind. Oder was der Teufel was, ja? Im Augenblick sehe ich immer nur, dass wir bezahlen und alle anderen die Kohle nehmen und uns den Finger zeigen. Es wäre schön, wenn da irgendwann mal was zurückkäme. So, und um die Sache kurz zu machen, wir können es auch ganz anders machen, ja. Wir können alle förderungswürdigen oder alle Organisationen, Vereinigungen, sonst was, ja, die wir für sinnvoll erachten, die können wir direkt in der Liste nehmen, überweisen ihnen direkt pauschal was. Dann können wir uns die ganze Diskussion um irgendwelche Finanzanträge schenken und sparen. Dann haben wir es einmal hinter uns, dann ist es gegessen. Du, Masch, bevor du war, glaube ich, der Jojo. Ja, Masch und Wastel dürfen vor. Wastel dreht hier schon durch, der will aber nicht was sagen. Also erstmal Masch und dann Wastel, ich ziehe zurück erstmal. Okay, wer will denn von euch zuerst? Ja, ich habe mich ja zuerst gemeldet, ich will auch zuerst. Ich drehe ja zwar nicht durch, aber Bernd, sorry, es gab da mal im Hessischen Landtag so ein Vorkommnis mit so einem Turnschuhträger, der gar keine Turnschuhe anhatte. Dessen Ausspruch kennst du, ne? Ich finde das, was du gerade und vor allen Dingen Videos vorgetragen hast, sorry, unlauter. Du hast mit Mutmaßungen argumentiert, wir argumentieren ähnlich mit Mutmaßungen, aber wir zeichnen nicht so ein negatives Bild. Du hast Gedönse und Plörre und was weiß ich alles genannt als Beispiel und dann damit quasi drohend argumentiert, dann könnten wir direkt eine Liste machen, alle, die sich melden, kriegen Geld. Nein, genau deshalb diskutieren wir, wer denn von uns eine Zuwendung erhält und wer nicht, weil wir das thematisch, weil wir das inhaltlich und weil wir das natürlich auch aus egoistischen Erwägungen überlegen und diskutieren. Also bitte, Bernd, deine Meinung verstehe ich und die akzeptiere ich auch, aber die Form fand ich jetzt gerade ziemlich blöd. Fertig. Bastel? Ja, ich will den Bernd jetzt nicht verschrecken. Aber ich hätte quasi diese Rede, die Bernd gerade gehalten hat, 1:1 vortragen können aus Sicht eines Piratenparteimitglieds. Warum soll uns ein Piratenparteimitglied Mitgliedsbeiträge oder Spenden zukommen lassen? Natürlich, weil wir die Interessen vertreten. und nicht, weil wir irgendwie besonders gebeten werden, weil wir besonders angeschrieben werden, sondern weil wir die Interessen vertreten. Das kann man ja potenziellen Geldgebern und seien es auch nur Piratenmitglieder auch mal persönlich sagen. Vielleicht kommt dann hier und da auch mal ein Betrag zusammen. Also ich finde, wir sollten, wenn wir solche Kritik gegenüber Dritten äußern, uns selbst zuerst beim Wort nehmen und sagen, wir selber machen das mit unseren Geldgebern auch nicht gerade so, wie du gerade vorgeschlagen hast. Okay, jetzt sehe ich noch den Jojo, der hat eine Wortmeldung. Genau, wie gesagt, ich bin inhaltlich ganz eurer Meinung tatsächlich. Und ich finde das auch gut unterstützenswert. Aber es ist die Frage, wenn jemand das Thema tatsächlich so wichtig findet, die AG zu unterstützen, dann kann man mit Sicherheit auch Fördermitglied bei der LAG werden oder. Also wir sind eine politische Partei und wir haben im nächsten Jahr einen krassen Wahlkampf zu fahren. Wir wollen nämlich wieder in den Landtag und momentan sind unsere Umfrage in NRW nicht ganz so gut. Also müssen wir gucken, wo ergibt es Sinn? Wo können wir uns, wo können wir uns publizieren? Wo können wir als Partei irgendwie Stimmen generieren, weil das ist letzten Endes, deine Partei will gewählt werden. Und da sehe ich bei dieser Broschüre nicht allzu viel Sinn drin. Gerade wenn man sich das preislich anguckt, halte ich das für nicht sinnvoll und wenn man sich die Auflage anguckt. Und es wurde gerade angemerkt, dass wir uns im Kreis drehen. Ja, ich weiß, ich höre jetzt schon auf. Wir sprechen noch über 119 Euro, oder sehe ich hier andere Beträge? Also ich sehe noch andere Beträge, aber wir reden doch jetzt über 119 Euro. Ja, das sind immer noch 119 Euro. Nee, ich wollte jetzt einfach nur mal so fragen. Okay, dann der Marsch. Genau, WM ohne Kreisdrehung, nämlich mit einer neuen Information oder etwas, was noch nicht gesagt wurde zumindest. Im Zusammenhang mit dem Berliner Wahlkampf sind in den letzten Tagen mir zumindest zur Kenntnis gekommen, zwei Pressemeldungen, die ganz klar ausdrückten, die Piraten sind die Partei mit der progressivsten Familienpolitik. Punkt. Das war im Wahlkampf. Zweiter Punkt, Ende. Okay. Gibt es noch Wortbeiträge oder Wortmeldungen? Sonst würden wir da zur Abstimmung kommen. Ich sehe, das ist nicht mehr der Fall. Es ist auch niemand im sprechenden Raum. Gut. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Achso, wir haben... Also wir stimmen jetzt ab über die 119 Euro, Wassel, oder was ist der, was ist? Der Antrag lautet, der Vorstand beschließt ein Budget von 119 Euro für eine Anzeige, eine halbe Seite DIN A5 in dieser Broschüre. Das war der Antrag, der ursprüngliche. Daraufhin gab es eine Diskussion, ob man nicht eine ganze Seite auf der letzten Umfeldseite bekommen könnte oder wie auch immer. Ich bin mittlerweile, weil es halt schon so lange her ist, das ist immerhin eine Info-Mail der LAG von, ich weiß nicht, Ende Juni, glaube ich. Wenn wir die noch geschaltet bekommen, eine halbe Seite irgendwo im Heft, dann können wir uns, glaube ich, schon glücklich schätzen. Und für 119 Euro ist das, glaube ich, auch nach wie vor okay. Ich würde mich nach wie vor für den Antrag aussprechen und das ist auch das, worüber wir abstimmen. Okay, dann machen wir jetzt mal eben das Dafür dagegen enthalten. Wer enthält sich? Niemand? Wer ist dagegen? Ich habe mich schon eingetragen. Okay. Moment, wo? Ach, da unten ist das. Okay, Wir sind in Zeile 241. Genau, jetzt sehe ich das da. 241 ist das. Also der Bernd ist dagegen. Jojo, du warst auch dagegen? Genau, politisch dafür, aber gegen diesen Antrag aufgrund von Finanzen. Okay. Wenn sonst keiner dagegen ist, dann ist eben der Rest dafür. Und genau, Wassel hatte sich schon eingetragen. Roni, deine Stimme bitte noch. Achso, ja, ich habe ja auch weder zu dem einen noch zu dem anderen. Ich bin auch dafür. Isan, alle außer Bernd und Jojo sind dafür. Damit ist der Antrag auch angenommen. Danke. Danke. So. Der nächste Antrag wäre 222796. Da ist der Antragsteller der Jojo. Jojo, nimm's mir nicht übel. Ich stelle das hier einmal kurz vor, weil du hast immer irgendwie schlechten Empfang, oder ist es mittlerweile bei dir besser? Wenn ihr mich insofern wieder versteht, ich sitze jetzt an einem fixen Platz mit eigentlich relativ gutem Empfang. Ja, dann erzähl mal kurz. Unterstützung Yuppies. Genau, es sieht so aus, wir haben ja die Yuppies neu gegründet, auf dem Bundesparteitag 16.2, also am Rande des 16.2er BPT, und wir Yuppies würden uns ein bisschen Unterstützung von euch wünschen, und zwar wäre das, ich muss gerade kurz nachdenken, das eine war, dass der Briefkasten der LGS mitgenutzt werden kann, das heißt, sprich einfach nur, dass der Postbote in der LGS die Briefe einschmeißen kann und dann holt jemand von unserem Vorstand, also von dem vom neuen Yuppie-Vorstand, die Sachen ab. Und das zweite muss ich gerade nochmal gucken. Es ging um einen Mumble-Raum. Ich glaube, das ist das Geringste. Genau, das zweite war, dass wir einen Mumble-Raum bekommen und den Mumble-Server hier mitbenutzen dürfen. Okay. Was war's mit der Vorstellung? Ja, insofern schon. Okay, dann habe ich hier gesehen, dass der Masch eine Wortmeldung hat. Nee, zwei, deshalb habe ich ja WM geschrieben. Ja, super Sache. Ich habe dazu eine Anmerkung und eine Bitte. Die Bitte bezieht sich auf die Mitnutzung des Mumble-Servers. Jojo, kannst du gewährleisten, dass du initial und vielleicht immer wieder regelmäßig die Mitglieder der jungen Piraten auf die, ich will nicht sagen Bedingungen, aber so auf Verhaltenskodex im Mumble aufmerksam machst und dafür sorgst, dass das auch eingehalten wird. Und der Hinweis, den ich geben möchte, was die Nutzung des Briefkastens anbetrifft, bezieht sich auf die nicht steuerlich, nicht unbedingt hilfreiche Nähe der Organisation Junge Piraten e.V. zur Piratenpartei Landesverband Deutschland. Da würde ich dich bitten, nochmal mit einem BIM Rücksprache zu halten, ob das schädlich sein könnte und ob da eventuell Vorrichtungen getroffen werden müssen, die eine Schädlichkeit ausschließen. Das wäre meine Bitte an dich. Ansonsten habe ich da mit beiden Punkten kein Problem. Aber wie gesagt, die Bitte, kümmere dich darum, dass die Mumble, ich sag mal, Bedingungen kommuniziert werden und fragt den BIM, ob irgendetwas dagegen spricht, denselben Briefkasten zu nutzen. Danke. Also, zwei Sachen. Erstmal zu den Mumble-Richtlinien. Ja, ich werde da nochmal explizit darauf hinweisen. Es ist allerdings auch so, dass ich da natürlich auch sowohl jetzt schon als auch halt in Funktion, jetzt auch schon in Funktion des Landesvorstands mit hier auf die Nutzungsrichtlinien achte. Es ist zum Beispiel gestern im Rahmen der konstituierenden Vorstandssitzung geraten, im Mumble-Chat zu einer plumpen Beleidigung eines Besuchers unserer Sitzung gekommen. Diese Person ist dann, also die Person, die beleidigt hat, ist dann natürlich von mir umgehend mit der Begründung Beleidigung gekickt worden. Und ich habe das den anderen Anwesenden natürlich auch so begründet. Zum zweiten Briefkasten, da sollte ich mich absprechen, hast du gesagt. War ich schneller. Ich habe mich schon mit BIM besprochen am Rande des BPT und er sagte, er sieht da keine Probleme. Ja, wunderbar, fantastisch. Dann sind meine Überlegungen quasi inhaltslos geworden. Danke dafür. Meine Bedenken, die ich im Ticket schon geäußert hatte, von wegen datenschutzrechtliche Sachen, dass versehentlich jemand vom KV Köln oder vielleicht der Martin oder jemand, der sonst da rumläuft, versehentlich die Post aufmacht, sind auch geklärt? Du meinst KV Düsseldorf, die LGS in Düsseldorf. Ja, also insofern ist es rechtlich eindeutig, dass immer die Person, die oben steht, also ganz oben steht im Briefkopf auch nur den Brief öffnen darf. Das heißt, wenn da jetzt Jonathan Benedikt Hütter oben steht, dann darf auch nur Jonathan Benedikt Hütter den Brief aufmachen. Genauso steht dann da oben Junge Piraten e.V. Das heißt natürlich, dann darf nur ein Vorstandsmitglied diesen Brief öffnen. Ich musste da auch schon ein bisschen mit Martin schimpfen, denn es sind schon die ersten Briefe eingetroffen, die versehentlich geöffnet wurden. Aber Martin weiß jetzt auch Bescheid, das ist jetzt soweit geregelt. Nee, nochmal. Du bist Landesvorsitzender und du bist Vorsitzender, also du bist im Landesvorstand und du bist im Vorstand der Jungen Piraten. Der Martin muss selbstverständlich Post öffnen dürfen, die dich als also Mitglied des Landesvorstands gehen. Und genau dann kann sowas passieren, dass versehentlich die falsche Post geöffnet wird. Alternativ muss man sagen, er darf gar keine Post. Ich muss dich unterbrechen. Diese Briefe gehen nicht an Jonathan Benedikt Hütter, Junge Piraten e.V., sondern lediglich an Junge Piraten e.V. Das heißt, jedes Vorstandsmitglied des Junge Piraten e.V. darf diesen Brief in Funktion Vorstand Junge Piraten e.V. öffnen. Es hat aber nichts mit irgendwelchen Vorstandsämtern im Rahmen der Piratenparteien Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen zu tun. Dann muss aber bitte auch der Briefkasten entsprechend angepasst werden oder müsste. Und wie gesagt, ich sehe da datenschutzrechtliche Probleme und werde dagegen stimmen. Mumble ist von mir aus in Ordnung, aber mit der Briefkastennutzung, das möchte ich dann zumindest auch anders abgeklärt haben. Beantragst du damit, Ralf, getrennte Abstimmung? Wenn es so notwendig ist, dann ja. Hier gibt es weitere Wortbeiträge? Ja, von mir im Chat auch angemerkt. Boah, so weit oben. Okay, der Wassel. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Der Dennis und ich haben da vorhin schon ganz kurz drüber gequatscht. Weil die Jungen Piraten ja eine bundesweite Vereinigung sein werden, fänden zumindest der Dennis und ich es komisch, wenn ihr die Geschäftsstelle von den Piraten NRW nutzen würdet. Die Frage ist, ob es nicht sinnvoll wäre, die Pflugstraße 9 in Berlin als Kontakt anzugeben, da dort ja auch bundesweit Post von Landesverbänden und anderen Vereinigungen gesammelt wird und auch verteilt wird. Ich fände das zumindest logischer, weil da die Jungen Piraten auch eine bundesweite Vereinigung sein werden. Okay, dazu kann ich sagen, es ist so, dass der Großteil unserer Mitglieder und auch 50% unseres Vorstands, und zwar insbesondere auch die Vertretungsberechtigten unseres Vorstands, nämlich Felix Wissmann und meine Wenigkeit, aus Nordrhein-Westfalen kommen, dementsprechend unser Sitz als Bundesverband auch in Düsseldorf ist. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Nein, du hast gerade gefragt, so. Dementsprechend würde es, glaube ich, wenig Sinn ergeben, wenn ständig jemand nach Berlin fahren müsste, um da die Briefe aufzumachen. Oder andersrum, wenn Berlin ständig die Briefe weiterschicken müsste, nach irgendwo in Nordrhein-Westfalen. So wäre es einfach für uns pragmatisch am sinnvollsten. Einer von uns geht mal in der RGS vorbei, holt die Briefe ab, macht sie auf und dann können wir damit arbeiten. Also ich antworte bitte mal direkt, wenn du nichts dagegen hast, ja? Jojo, A, ist es ja wohl ganz sicherlich nicht euer Ansinnen, die jungen Piraten auf NRW zu beschränken, sondern ihr wollt ja bundesweit auftreten. Könntet ihr als Verein einen Beschäftigten in der Bundesgeschäftsstelle ja beauftragen, eure Post zu öffnen, einzuscannen und euch als Vorstand zuzuschicken. So ähnlich wie wir das in der Landesgeschäftsstelle haben. Ja, Das sind formelle organisatorische Dinge, die man beschließen müsste. Aber es ist ganz sicherlich nicht notwendig, dass jemand nach Berlin in die Pflugstraße 9 fährt, damit ihr eure Post bekommt. Ich vermute einfach mal, dass die Bundesgeschäftsstelle und sei sie auch einfach nur ein Servicebüro in eurem aus eurer Warte heraus gesehen. Ihr könntet die Leute, die dort sitzen, beauftragen, eure Tätigkeiten wahrzunehmen, damit ihr euer Vorstandsamt wahrnehmen könnt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da gibt es aus meiner Sicht eher noch Probleme, weil wir ja dann bezahlte Mitarbeiter der Partei in Anspruch nehmen. Das wäre wesentlich parteinah, um auf, ich glaube, Masch war das gerade, der das angesprochen hatte, von wegen Parteinähe und ob das denn ginge. Da sehe ich eher Problematik. Und es ist einfach wesentlich komplizierter, das Ganze über Berlin inregeln zu lassen, als wenn wir einfach diese, als wenn einfach dieser scheiß Post, die an den Junge Piraten e.V. geht, bei der LGS in den Briefkasten geschmissen werden kann. Wir holen die da ab und das war's auch. Um mehr geht es nicht. Es geht nur um den scheiß Briefkasten, dass der Brief, dass der Briefträger da Brief reinspeisen darf und wir die nachher abholen. Mehr nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das ist mir schon klar. Das ist uns allen schon klar, dass es nicht um mehr oder weniger geht. Trotzdem muss ich dich darauf hinweisen, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Anmietung in Düsseldorf an der Akademiestraße nach der Landtagswahl erstmal offen ist. Ja, das heißt, bis Mai 2017 hättet ihr die Adresse sicher und danach nicht mehr. Ich glaube, die Pflugstraße 9 in Berlin ist langlebiger, zumindest von jetziger Sicht aus. So, ja, es ist richtig. Es ist langlebiger, in die Pflugstraße zu gehen und so. Und man kann da mit Sicherheit nochmal drüber reden. Es geht jetzt einfach kurzfristig darum, wie es kurzfristig am pragmatischsten ist. Es geht um das, um den Pragmatismus. Es geht gerade einfach nur darum, dass wir in nächster Zeit, dass wir in nächster Zeit diesen Briefkasten mitbenutzen werden. Wir werden den jetzt nicht auf alle Ewigkeit mitbenutzen. Es geht einfach darum, dass wir ihn bis auf Weiteres, bis wir dann alles soweit geregelt haben, dass wir dann vielleicht auch einen eigenen Briefkasten, eigenes Postfach oder ähnliches haben, was dann sicherlich auch nochmal Thema wird, bis zu diesem Zeitpunkt, dass wir erstmal überhaupt irgendwo einen Briefkasten haben, den wir mitbenutzen können. Und dein Briefkasten? Der pragmatischste Weg, Jojo, ist, dass du deine Privatadresse angibst. Punkt. So. Genau, aktuell ist das auch Berlin, das hat der Pac-Man gesagt, beziehungsweise war es bei der alten Jugendorganisation. Gibt es weitere Wortbeiträge? Das sehe ich, ist nicht der Fall. Dann sollten wir jetzt über diesen Antrag abstimmen. Sollen wir diesen getrennt abstimmen, also so, über Mumble-Nutzung als auch über das Briefkasten-Ding, sollen wir darüber getrennt abstimmen? Ich möchte ganz kurz, bevor ich abstimme, möchte ich bitte Folgendes sagen. Ich werde jedem Antrag der jungen Piraten zustimmen, egal wie bückt er ist, solange es nicht irgendwelche Finanzen oder sonstige Verpflichtungen betrifft. Wenn ihr es wollen, dann könnt ihr es wegen meiner machen, auch wenn es unsinnig ist. Aber sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass es dann auch so kommt. Ja, und ich bitte um getrennte Abstimmung, weil ich, wie gerade gesagt, Mumble stimme ich zu und beim Postkasten dagegen. Gut, warte mal kurz. Macht mal von euch jemand gerade das irgendwie in dem Pad? Wer enthält sich jemand bei der Mitbenutzung des Mumbles? Das war eindeutig formuliert. Okay, ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall. Also sind alle Vorstandsmitglieder dafür, dass die jungen Piraten e.V., das junge Piraten e.V. so, Entschuldigung, den Piraten NRW Mumbleser mit benutzen dürfen. So, kommen wir zum zweiten Teil. Enthält sich jemand, was die Mitnutzung des Briefkastens an der Akademiestraße 3 in Düsseldorf angeht? Okay. Ist jemand dagegen? Ja, ich. Aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ich schließe mich an. Okay, der Masch und der Ralf sind beide dagegen. Gut, und damit sehe ich das jetzt so, oder lese ich das so, dass alle anderen dafür sind, ich eingeschlossen. Okay, damit ist der Antrag angenommen, beziehungsweise beide Teile sind angenommen und der Antrag ist in Gänze angenommen. Nicht, dass mich jetzt das Ergebnis stört und ich das deshalb tue, aber sind noch alle wach? Ja, wir diskutieren ja gerade sehr lange um Dinge. Bernd? Ganz kurz, ich möchte mich bei euch in Funktion des ersten Vorsitzenden der Jungen Piraten ganz herzlich für die Annahme des Antrags bedanken. Okay, bitte. Jetzt möchte den Bernd aber trotzdem einmal nur seine Stimme hören. Das ist ja lieb. Was wollt ihr denn von mir? Nur wissen, ob du nicht eingeschlafen bist und das ist dafür was. Ich muss mich nicht zu allem äußern. Ne? Verkürzt dann mal die Sitzung zur Abwechslung. Ja, die Vorgehensweise mit Nein, Enthaltung, Ja, wie man sie aus sichtbaren Plänen kennt, halte ich hier nicht unbedingt immer für günstig, weil man hier halt nicht sehen kann, ob jemand gerade Pipi macht, einen Kaffee holt, was auch immer tut. Deshalb habe ich das kann man jetzt ja Bescheid geben. Jetzt Umlaufbeschlüsse. Ich frage jetzt mal, sind die zu Wort gegeben worden? Vaku, warst du das? Hast du da was gemacht? Vaku ist eingeschlafen. Hab ich nicht, sorry. Okay, hat Vaku nicht, ist ja vollkommen in Ordnung. Du brauchst dich nicht entschuldigen. So, Umlaufbeschlüsse der letzten Landesvorstandssitzung. Politikverändern.de angeboten, eine gute URL für den Wahlkampf ist angenommen. Wahlkampfhilfe für Piraten X-Sein ist, also da wurde nochmal um weitere 1000 Euro Unterstützung geboten, ist abgelehnt. Als Hintergrund da nochmal, wir hatten schon 20.000 an Berlin gegeben. Mitgliedsanträge sind angenommen, Finanzen, nee, Quatsch, Blödsinn. Okay, jetzt noch, gibt es noch Sonstiges? Da hat der Wassel irgendwie was, AV, was? Dennis, als Fox, ja? Magst du fragen, ob es zu den von dir gerade verlesenen Anträgen Fragen gibt? Na gut, die Dinge haben wir ja schon behandelt. Aber gut, gibt's Fragen. Ja, weil der Fullerin im sprechenden Raum ist. Ich dachte, der hätte was zu fragen. Der Fullerin fragt doch. Der hat was zu fragen, aber erst zum nächsten Punkt. Siehste. WOAV Wassel als Proxy. Was ist das, Wassel? Uns oder mich oder wen auch immer erreichte über Twitter, das ist dieses Nicht-Parteimedium, das ihr alle kennt, die Bitte, dass wir auf unserer heutigen Vorstandssitzung die Möglichkeit eröffnen, über die Wahlordnung zu diskutieren. Ich habe das gemacht als Proxy für den Schreibreform. Den sehe ich jetzt gerade nicht unten bei den Zuhörern. Kann jemand den herbeiholen oder mag der dazukommen oder ist er irgendwie hier versteckt und ich sehe ihn nur nicht? Es geht darum, dass ja eine Wahlordnung auf der Wiki-Seite eingetragen ist und dass wir damit rechnen müssen, dass weitere Alternativvorschläge für die AV eingereicht werden. Ich glaube, es gibt da neben der von Ralf bereits niedergeschriebenen bereits die Androhung oder die Ankündigung, dass es wieder so laufen könnte wie bei der AV Pampa in Meinerzhagen mit dem Squad Voting. Es ist einfach nur ein Tagesordnungspunkt, den wir jetzt hier anbieten zur Diskussion über die Wahlordnung bei der nächsten AV. Gibt es dazu Wortmeldung zu? Ja, meine erstmal, bevor Bernds rankommt. Also jetzt in der Vorstandssitzung gegen Ende eine Wahlordnung zu diskutieren, also ich finde da eher eine Vorstandssprechstunde einen wesentlich besseren Termin. Okay, ja, das ist ja klar, dass unterschiedliche Wahlordnungen kommen werden, dass unterschiedliche Geschäftsordnungen kommen werden, damit haben wir uns schon seelisch abgefunden, sage ich das jetzt mal so. Auch die potenziellen Wahlleiter als auch potenzielle Versammlungsleiter, die auch nicht aus NRW kommen, haben gesagt, ja gut, die sind da jetzt erstmal, sehen das alles noch sehr jungfräulich. Aber Bernd? Ja, danke Roni. Also ich sehe es genau wie du. Also jetzt um 5 vor 10 anzufangen, am Ende der Vorstandssitzung über die Wahl zu diskutieren, zumal es für mich völlig überraschend kommt, finde ich eher nicht so zielführend. Ich beantrage daher den Punkt auf die Sprechstunde zu verschieben. Das hätte den zusätzlichen Charme, dass zum Beispiel man sich da so über eine Woche noch ein paar Gedanken drüber machen kann, möglicherweise nochmal auch eigene Fragen formulieren kann, vielleicht auch nochmal eigene Ideen formulieren kann, aber ganz sicher nicht jetzt mit einem Open End hier Wahlordnung zu diskutieren. Sorry, das Thema ist sinnvoll, das Thema muss sein, das will ich damit auch nicht in Abrede stellen, aber alles hat seine Zeit und ich glaube, dass das jetzt hier der falsche Zeitpunkt dafür ist. Okay, Masch. Ja, was du und was Bernd gesagt haben, auch aus dem Grund, weil wir gleich in der Nichtöffentlichkeit sicherlich wegen des Wechsels in der Zusammenstellung des Landesvorstandes, was Aufgabengebiete anbetrifft, noch jede Menge zu reden haben. Und es wird sowieso spät werden. Danke. Ich möchte auch ganz kurz anmerken, ich werde noch einen zweiten Vorschlag reinstellen zum Thema Squad Voting. Das hatten wir letztens schon mal kurz angerissen. Ich bin bloß bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weil mit anderen Dingen beschäftigt. Zur Sprechstunde wäre der dann aber auch noch drin mit entsprechender Vorstellung und so weiter. Und Fullerin hatte mir auch per dem anderen Medium namens Twitter schon auch einen Vorschlag eingebracht. Vielleicht kann er ihn bis zur nächsten Sprechstunde auch einstellen. Dann haben wir den auch schon mal drin. Und vielleicht kommt Marshing mit seinem Vorschlag ja auch noch. So, jetzt war der Fullerin, glaube ich, noch da. Ich wollte heute hauptsächlich fragen, sollte der von mir erarbeitete Wahlvorschlag angenommen werden, könnte es sein, dass für die Akkreditierung 6 verschiedenfarbige Akkreditierungsbändchen benötigt werden? Und meine Frage wäre, bis wann müsste der Vorstand den entsprechenden Antrag haben, um die gegebenenfalls zu beschaffen, damit die da wären? Nächste Woche. Also würde reichen, wenn ich das bei der Vorstandssprechstunde vorstelle und dann den Antrag gegebenenfalls einreiche. Ja. Alles klar. Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Wortbeiträge, aber gibt es noch welche? Also ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass ich als Proxy fungiert habe. Hätte ich darüber nachgedacht, dann würde ich es ähnlich sehen, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist. Vor allem, da ja derjenige, der darüber reden wollte, jetzt auch gar nicht hier ist. Sei mal dahingestellt. Ich fand es wichtig, dass ich diese Bitte aufgenommen habe und es als Tagesordnungspunkt zur Verfügung gestellt habe. Das werde ich auch immer wieder tun. Gut. Ja, dann vielen Dank dafür. Gibt es sonst weitere Punkte unter Sonstiges? Sonst würde ich die Vorstandssitzung gleich beenden wollen. Den öffentlichen Teil beenden wollen. So. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit beenden wir den Teil oder schließen wir den Teil, den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung vom 1.9.2016 um, ich warte jetzt eigentlich bis 22 Uhr, um 22 Uhr. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, Dennis. So, ich habe aber eine grundsätzliche Anmerkung noch an die ganzen Zuhörer, was nicht Teil der Vorstandssitzung jetzt ist. Tragt bitte in eure KVs und VKVs Bitten zum Thema, wir wollen eine AV machen, mir die Sachen möglichst früh mitzuteilen, das heißt die Mail an die Verwaltung früh genug zu schicken. Ich habe jetzt mehrfach Fälle gehabt, wo ich dann mittwochs abends eine Mail gekriegt habe, wir wollen in 14 Tage oder in 4 Wochen oder irgendwann eine AV machen, bitte bis Freitagabend 23 Uhr einladen, so in etwa. Das wird auch eng, weil auch meine Arbeitszeit beschränkt sich auf die Abendstunden und ich habe da immer mehrere Listen oder so zu machen. Das geht nicht immer so zwischen Tür und Angel. Ich hätte da, wenn es irgendwie machbar ist, noch eine Woche Vorlauf, vor allen Dingen, wenn es noch Rückfragen gibt, wegen Postleitzahlen, Wahlkreise und so weiter und so fort. Also, wenn ihr irgendwas mitkriegt, dass jemand eine AV machen will, sagt den Leuten, melde dich aber früh genug beim Ralf. Danke. Ja, dann auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an die Zuhörer. Wir verschwinden jetzt in den nicht öffentlichen Teil. Damit ist dann die Vorstandssitzung für heute endgültig beendet. Danke, Wassel. Und die Aufnahmen können wir jetzt beenden. Kündigst du noch die nächste an, bitte? Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.